I'm Marjorie Peary and I'm the lead singer of the band Little X Monkeys. Ich heiße Marjorie Peary und ich bin die Sängerin der Little X Monkeys. Wir kommen alle ursprünglich aus der Gegend von Namur in Belgien. Doch inzwischen leben wir in unterschiedlichen belgischen Städten. 2012 habe ich angefangen, gemeinsam mit François Xavier Massia Musik zu machen. Anfangs nur zum Spaß, ohne größere Ambitionen. Aber wir waren in unserem Freundeskreis recht schnell bekannt, wurden nach einer Platte gefragt. Und da wollten wir dann bald was aufnehmen. Anfangs war es für uns nur coole Musik und nun spielen wir auf einem so schönen Festival wie hier in Schöppingen. Das freut uns, ist aber auch immer noch sehr erstaunlich. Es ist unser erster Auftritt in Deutschland überhaupt. Ich arbeite sonst als Englischlehrerin. Die Jungs sind Webdesigner oder haben andere Jobs, die mit dem Internet und Computern zu tun haben. Wir hatten von Anfang an diese alte Musik im Sinn, aber wir wollten sie in die Gegenwart transportieren, auf der Basis alter Musik etwas Neues kreieren. Das ist nun also unsere Interpretation dessen, was wir gerne hören. Musik von Bands der 1930er, 40er und 50er Jahre. Und daraus ist unser Album Mystic River entstanden. Wir sehen, dass die Leute die Musik mögen. Das macht uns sehr glücklich. Wir kennen uns alle schon sehr lange, seit der Schulzeit, als wir 14, 15 Jahre alt waren und in verschiedenen Bands spielten. Unser Leadgitarrist François Xavier und der Bassist Justin haben früher zusammen Heavy Metal gespielt. Ich war eher für Punk. Wir werden immer wieder gefragt, was für eine Art Musik wir machen. Die Menschen denken immer noch in Schubladen oder wir brauchen ein bestimmtes Etikett. Ich glaube, dass wir einfach versuchen, diesen alten Stil mit neueren Einflüssen zu vermischen. Und dabei entsteht dann ein Mix von etwas Blues und reichlich Folk und noch mehr Bluegrass. Wir selbst betrachten uns als Roots-Band mit Bluegrass-Einfluss. It's a mix of blues, of bluegrass, so we consider ourselves as a Roots-Band with bluegrass influences.